oder nicht Deutscher, hat sofort nach Hause zu gehen. Im Freien darf man sich nur zwischen 8 und 10 Uhr des Morgens und zwischen 4 und 6 Uhr nachmittags aufhalten. Weitere Ankündigungen werden folgen. Das Ende.